ganz entscheidend bei dieser Thematik, männlich-weiblich, weibliche Energien im männlichen Körper zu lassen, ist die Tatsache, dass es so und nur so gelingt, dem Höhepunkt näher zu kommen und ihm nicht zu erliegen. Das heißt, würde man sich jetzt dem Höhepunkt nur mit der männlichen Seite der Erregung nähern, besteht die Gefahr, dass man es, egal wie konzentriert man ist, nicht bemerkt, dass man den Punkt überschritten hat, wo es kein Zurück mehr gibt. Wenn männliche und weibliche Energien gut ausbalanciert sind, dann ist hier eine gewisse Verlangsamung im sich annähern an den Höhepunkt gegeben. Wasser kocht. Wasser braucht da länger, um sich zu erhitzen als Feuer. Daher wird es eben langsamer. Und man hat eine bessere Chance, die Ejakulation rechtzeitig zu vermeiden.